Genau so wird es sich zugetragen haben, als Curtis the Killer damals in Südamerika einfiel. Build to Spill heißt die Band und live ganz einfach die CD Curtis the Killer, komponiert von Neil Young und hier eben gespielt von Build to Spill. Die nächste Aufnahme ist im Gegensatz zu der als ruhig zu bezeichnen. Lonnie Shields, ein Bluesmusiker, der die Soulmusik für sich entdeckt hat. Lonnie Shields von der CD Midnight Delight, den Titel Flowers in the Rain.